بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, letztes Mal haben wir, inshallah, wenn ich mich richtig entsinne oder das richtig notiert habe, was er gesagt, gesprochen immer noch darüber, dass die Quraysh mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Streitgespräche geführt haben. Sie haben also dem Propheten alaihi salatu wasallam Sachen vorgeworfen, die nicht der Realität entsprechen. Und sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam versucht, auf die Probe zu stellen, um zu gucken, ob er wirklich die Wahrheit spricht, ob er wirklich ein Prophet ist und so weiter und so fort. Und sie haben auch sich lustig gemacht über ihn und über die Aqidah, die er von Allah subhanahu wa ta'ala gelehrt bekommen hat. Und eines, das letzte Beispiel, was wir gesagt haben, ist, dass Al-As ibn Wa'il, das war einer von den Kuffar, die sich lustig gemacht haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die sind zu ihm gekommen, oder der ist zu ihm gekommen und hat ihm einfach Knochen von einem Tier vorgeworfen und hat zu ihm gesagt, sag mal, denkst du wirklich, dass Gott diese Knochen wieder lebendig machen wird? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, Allah wird dich auch sterben lassen. Genauso, also wie er diese Knochen hat sterben lassen, wird er dich auch sterben lassen. Und er wird dich auferwecken und dann wird er dich in die Hölle bringen. Und das ist, wa'ayyadu billah, natürlich ein übles Ende, dass du sogar in, guck mal, die Sahaba radiallahu anhum, manche von ihnen hat der Prophet alaihi salatu wasallam das Paradies versprochen, als sie lebendig waren. Und diese Person und Abu Lahab und andere, ihnen wurde die Hölle versprochen, während sie noch lebendig waren. Genau, das, wie schwarz-weiß. Genau das Gegenteil. Ja. Und wir, uns wurde weder das eine noch das andere versprochen. Und deswegen braucht man sich nicht sicher fühlen. Denn wer sich sicher fühlt, das ist Allah, eine Eigenschaft der Kuffar. Allah sagt im Koran sinngemäß, dass nur diejenigen sich sicher fühlen, eben die Verlierer sein werden. Die Verlierer, der fühlt sich sicher. Und das findest du auch bei vielen Menschen, die sagen, also ich bin ein guter Mensch und ich spende, ich mache alles gut, Alhamdulillah, und ich denke nicht, dass Gott jemanden wie mich bestrafen wird. Solche Menschen lernt man im Laufe der Zeit kennen, und das ist eine Eigenschaft von Nichtmuslimen. Und das ist sozusagen, die Person betrügt sich selbst und sie ist überzeugt von sich selbst und sie ist blind. Sie ist blind, sie erkennt die Realität nicht, und das kann so lange anhalten, bis sie stirbt. Es sei denn, Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt sich dieser Person noch bevor sie stirbt. Die Überheblichkeit ist es, die Qurayshiten abgehalten hat davon, den Islam anzunehmen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. Das heißt, sinngemäß, nur abgehalten hat die Menschen von der Rechtleiter, von der Annahme des Islam oder vom Iman, hat sie nur abgehalten, dass sie gesagt haben, einen Menschen sollen wir folgen. Und sie sagten, wir wollen lieber einen Engel haben. Sie sagten, wenn jemand schon zu uns kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann soll es jemand sein, der besser ist als wir. Nicht ein Mensch, so wie wir auch ein Mensch sind. So wie wir auch Menschen sind. Und Allah subhanahu wa ta'ala, man kann ihm nicht vorschreiben, was er macht. Sondern er ist derjenige, der bestimmt. Und er ist derjenige, er hat sogar im Koran gesagt, selbst wenn er einen Engel geschickt hätte, hätte er einen Menschen, also hätte ihn in der Gestalt eines Mannes geschickt und er hätte ihm das an Kleidung gegeben, was einem Menschen auch an Kleidung gibt. Warum? Weil der Sinn ist doch gerade, dass die Menschen geprüft werden und geschaut wird, ob sie der Botschaft folgen. Wenn du jetzt anfängst und einen Engel schickst, wo ist dann noch die Prüfung? Wo ist dann noch der Unterschied zwischen einem gläubigen Menschen und einem ungläubigen Menschen, wenn die Sache sowieso klar ist? Ja? Und deswegen, im Koran heißt es auch, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Das heißt, gediene deinem Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Naja, wenn du gestorben bist, das ist die Gewissheit in dieser Eier. Wenn du gestorben bist, dann ist alles klar. Dann siehst du den Todesengel, wie er deine Seele nimmt, und du siehst Munkar und Nakir, wie sie dir Fragen stellen. Da gibt es keine Glaubensfragen mehr. Dann frag dich jetzt nur noch, was du vorher gemacht hast, nicht was du jetzt glaubst. Jetzt glaubst du alles und jetzt siehst du alles, wie es wirklich ist. Und wie es auch im Koran sinngemäß heißt, jetzt hat man dann einen scharfen Blick und man sieht jetzt die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Vorher war man wie in einer Traumwelt und war eben nicht auf dem richtigen Weg. Ebenso, liebe Geschwister, haben sie gezweifelt an manche, wie gesagt, an manche Aqida, die der Prophet ﷺ gebracht hat, aber auch an eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, und zwar, dass er alles hören kann, subhanahu wa ta'ala. Und zwar ist es die Überlieferung von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, in der es im Koran folgendermaßen heißt, sinngemäß: ihr konntet auch nicht einmal euch davor, ihr konntet euch nicht einmal, wie heißt es, Schutz davor suchen, sinngemäß, dafür, dass euer eigenes Gehör und eure eigenen Augen und so weiter gegen euch bezeugen. Das heißt, der Mensch, egal was er macht, er kann sich nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala zurückziehen. Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles. Er kann sich noch nicht einmal zurückziehen vor seinen eigenen Augen, vor seiner eigenen Haut, vor seinem eigenen Gehör. Was ist damit gemeint? Du wirst am jüngsten Tag, der Mensch wird Zeugnis ablegen. Er selbst wird sogar Zeugnis ablegen. Das heißt, manche Menschen, es wird zu ihnen gesagt werden, du hast das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Und die Engel haben das alles aufgeschrieben. Der ist Zeuge und der ist Zeuge und der ist Zeuge und der ist Zeuge. Und er wird sagen, ich akzeptiere die Zeuge nicht. Weil manche Zeugen sind nicht vertrauenswürdig. Und er wirft denen natürlich vor, dass sie auch die Engel und alles, der glaubt denen nicht. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wen möchtest du denn als Zeugen haben? Und er wird sagen, ich akzeptiere nur mich selbst als Zeugen. Und dann wird Allah eben sagen, okay, kein Problem. Du genügst als Zeuge heute. Und dann wird sein Mund versiegelt und dann wird sein eigener Körper sprechen. Seine Haut wird sprechen und seine Augen werden sprechen und sein Mund wird sprechen. Und alles, was er gemacht hat, seine Körperteile werden sprechen. Und dann wird er mit seinen eigenen Körperteilen sprechen und zu ihnen sagen, ich habe mich doch wegen euch verteidigt. Ich wollte doch, dass ihr nicht in die Hölle geht. Jetzt bezeugt ihr gegen mich. Aber Allah ist derjenige, der sie hat sprechen lassen, und sie werden die Wahrheit sprechen im Gegensatz zu den Menschen selbst. Und deswegen, liebe Geschwister, über diese Aya sagte Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, zwei Leute von Quraysh, die waren mit einer dritten Person zusammen, also ein Schwiegersohn von ihnen, von Faqif, die waren zusammen in einem Haus. Und dann sagte der eine zu den anderen, was meint ihr, hört Allah uns, was wir jetzt gerade sagen? Hört Allah das, was wir jetzt gerade sagen? Dann sagte einer, er hört manches und manches nicht. Also, wenn wir laut sprechen, hört er uns. Und wenn wir leise sprechen, hört er uns nicht. Und ein anderer sagte, der war schlauer, hat gesagt, also, wenn er schon das Laute hört, dann wird er auch das Leise hören. Also bei dieser Entfernung, ich bitte dich, bei dieser Entfernung, Allah subhanahu wa ta'ala ist über seinem Thron, das ist eine Entfernung. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, das war das Wunder, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat in einer Nacht von Mekka nach Al-Quds, Al-Bayt al-Maqdis, und von dort in den siebten Himmel, und dann hat er mit Allah dort gesprochen. Das in einer Nacht, diese Entfernung zurückzulegen, da kommt es auch nicht mehr darauf an, ob du als Mensch schreist oder ob du als Mensch flüsterst bei dieser großen Entfernung. Wenn du auf dem Mond bist, hörst du auch nichts mehr. Was auf dem Mond brauchst du nicht. Du brauchst nur auf ein Gebäude hochgehen und schon hörst du nicht, was die Leute unten überhaupt sprechen. Und dann ist eben diese Ayah, die ich vorhin angedeutet habe, herabgesandt worden. Wallahu ta'ala a'lam. Des Weiteren, liebe Geschwister, was auch geschehen ist in dieser mekkanischen Periode, und zwar wie heutzutage, gab es damals Mächte, das heißt, bestimmte Völker, die in der Welt so mehr oder weniger zu sagen haben. Und die waren einfach stärker als alle anderen auch. Und auch die Muslime haben sich mit einem von diesen beiden, das ist zur Zeit des Propheten, eine Auseinandersetzung gehabt, und zwar mit den Römern, mit den Byzantinern. In Mu'tah gab es eine Schlacht, die der Prophet kommentiert hat, Live-Kommentator gemacht hat. Aber er war nicht dabei. Wir waren in Medina und die waren... Auf jeden Fall der Prophet sallallahu alaihi wasallam, damals gab es einen Krieg zwischen den Byzantinern und den Persern. Und diesen Krieg haben die Muslime mehr oder weniger mitverfolgt. Weil die Perser, sie waren Muschrik. Die waren also Götzendiener. Die waren nämlich Feueranbeter, und die gibt es bis heute noch. Aber die anderen, die Römer, sie waren Christen. Die Christen sind zwar auch Götzendiener. Also Götzendiener im islamischen Sinne, Muschrik, das sind sie natürlich auch. Ja. Aber sie sind eine spezielle Form der Götzendiener. Und zwar sind sie eben ein Volk der Schrift. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns in Bezug auf das Volk der Schrift, Juden und Christen, spezielle Anordnungen gegeben, die er uns nicht gegeben hat, bezüglich andere. Und deswegen, und die Christen stehen den Muslimen viel näher als die Zoroastrier, die Feueranbeter, also die Perser. Warum? Weil die Christen haben mit uns viele Gemeinsamkeiten. Viele Propheten glauben sie, wie wir glauben. Sie glauben auch prinzipiell, sagen sie es, dass sie an einen Gott glauben, an Allah. Sie glauben an Isa a.s. zwar nicht so, wie wir es tun, aber sie glauben, sie erkennen ihn an und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben bestimmte Punkte, mit denen wir Probleme haben mit den Christen. Das ist hauptsächlich unser Aqidah in Bezug auf Isa und unser Aqidah in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala und noch ein paar so Kleinigkeiten. Ja. Aber Hauptsache, das größte Problem ist der Schirk, den sie haben. Ja. Und natürlich, dass sie leugnen unseren Propheten, aber wie gesagt, das alles baut ja aufeinander auf. Als sie dann miteinander Krieg gehabt hatten, haben die Perser zunächst einmal die Römer besiegt. Und das war eine Sache, die die Muslime traurig gemacht hat. Weil, ihr könnt euch vorstellen, damals die Muslime haben gelebt und da waren auch die Kuffar bei ihnen. Das heißt, sie haben ja zusammen gelebt in Mekka, die Muslime mit den Götzendienern. Und wenn jetzt natürlich die Supermacht Persien gewinnt, dann stärkt das die Götzendiener von Quraysh. Weil wenn es mal darauf ankäme, dann wären die Götzendiener sicherlich auf Seite der Götzendiener. Und die Muslime wären eher auf Seite der Christen umgekehrt. Eher. Allah sagt im Koran, غُلِبَتِ الرُّوم, das heißt, die Römer wurden besiegt, fi adna al-ard, am nächstgelegenen Ort. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. Allah sagte, sie werden aber, nachdem sie eine Niederlage erlitten haben, nachdem sie verloren haben, werden sie wieder siegen. Fi bid'i sinin, in einigen Jahren. Das ist eine Sache, die hat der Prophet, die hat Allah subhanahu wa ta'ala vorausgesagt. Dass diese Sache wird geschehen. Dazu lese ich euch etwas Schönes vor. Und zwar ein Hadith von Niyab ibn Mukram al-Aslami radiallahu anhu. Er sagte, als diese Aya aus dem Koran, die ich gerade eben vorgelesen habe, Alif, Lam, Mim, die Byzantiner oder die Römer sind besiegt worden am nächstgelegenen Ort und sie werden nach ihrer Niederlage wieder siegreich sein in einigen Jahren. Er sagte, dass die Perser haben die Römer besiegt. Und die Muslime, sie wollten, dass die Römer obsiegen. Sie wollten lieber, dass die Römer, sie hätten es eher geliebt, wenn die Römer gewonnen hätten. Ja. Denn sie beide, sie und die Muslime, sind beides Völker der Schrift. Wir haben den Koran und sie sind ein Volk der Schrift, der Tora oder des Evangeliums. Bei den Christen ist es beides. Und dann sagte er, radiallahu anhu, in dieser Hinsicht oder diesbezüglich hat Allah gesagt im Koran, وَيَوْمَ إِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. Und an jedem Tag werden die Gläubigen sich freuen. بِنَصْرِ اللَّهِ, durch Allahs Sieg, يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ, er verhilft zum Sieg, wen er will. Und dann sagte er, die Quraysh allerdings, sie wollten lieber, dass die Perser gewinnen. Denn sie beide sind Muschrik. Beide sind kein Volk der Schrift. Sie haben mehr Gemeinsamkeiten. Und sie haben beide kein Iman an die Auferstehung. Iman bil-Ba'ath, an die Auferstehung. Dann sagte er, als Allah diese Ayat herabgesandt hat, kam Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu und hat laut ausgerufen diese Ayat. Alif, Lam, Mim, Ghulibatir Rum, fi adna al-Awtan, hat die Ayat laut ausgerufen. Und der entscheidende Satz, den er eben laut ausrufen wollte, war, dass die Römer siegreich sein werden in einigen Jahren. Dann kamen einige Qurayshiten zu ihm, haben gesagt, okay, alles klar, Abu Bakr, wir akzeptieren diese Herausforderung. Du behauptest, dass dein Freund sagt, dass die Römer wieder siegen werden. Und zwar in einigen Jahren. Wir möchten mit dir um die Wette spielen. Und das war natürlich bevor das Wetten erlaubt war. Und so heißt es auch wortwörtlich im Hadith. قَبْلَ تَحْرِيمْ الرِّهَانِ. Das war bevor das Wetten, Glücksspiel, verboten wurde. Verboten, habe ich da erlaubt? Ja. Also verboten. Ja. Deswegen, wenn man mündlich spricht, man darf sich versprechen. Das ist das Tolle. Aber wenn man schriftlich was schreibt und man veröffentlicht ein Buch und dann steht dann anstatt verboten, erlaubt, dann hat man ein Problem. Auf jeden Fall hat dann der Abu Bakr radiallahu anhu mit den Muschikin dieses Glücksspiel ist dann mit ihnen eingegangen. Und sie haben zu Abu Bakr gesagt, so, du musst jetzt also sagen, dieses einige Jahre in der Ayah, wie viele Jahre sind es jetzt? Du musst eine Zahl nennen. Dann sagte er, weil einige Jahre heißt 3 bis 9. 3 bis 9. Und sie wollten diese Spanne haben gesagt, das ist zu ungenau. Wir wollen es genau wissen, du sollst wetten. Ne? Und er sagte, 6 Jahre. 6 Jahre. Hatte sich geeinigt mit ihnen. Naja, das Problem ist dann, sind 6 Jahre vergangen und die Römer haben nicht gewonnen. Und deswegen haben die Götzendiener das Glücksspiel gewonnen. Und sie haben den Preis von Abu Bakr bekommen. Also ich weiß nicht, was der Preis war, aber es muss irgendeine Geldsumme gewesen sein. Ja. Im 7. Jahr dann haben dann die Römer gewonnen. Genau ein Jahr später oder am Anfang des darauffolgenden Jahres. Und dann haben die Muslime zu Abu Bakr gesagt, Mensch, was soll das? Warum hast du 6 Jahre gesagt? Ja. Allah hat doch gesagt, in einigen Jahren. Auf jeden Fall, wie heißt es, Glücksspiele sind anscheinend immer riskant. Irgendwas muss man ja nennen. Und auf jeden Fall, nachdem das passiert ist und einige den Islam, nachdem einige erfahren haben, dass Allah die Wahrheit gesprochen hat und dass nach weniger als 9 Jahren oder weniger als 10 Jahren tatsächlich die Römer gewonnen haben, sind manche Menschen, sogar im Hadith heißt es, أَسْلَمَ عِنْدَ ذَلِكَ نَاسٌ كَثِيرٌ. Das heißt, viele Menschen sind dann in den Islam eingetreten. Viele Menschen. Abu Isa al-Tirmidhi sagte, dieser Hadith ist sahihun, hasanun, gharib. Rahimahullah ta'ala. Und auch al-Hakim sagte, ist sahihun, al-Zahabi ebenfalls. Liebe Geschwister, der Druck wurde größer und einige Muslime hielten das nicht mehr aus und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat ihnen erlaubt, auszuwandern. Einige Muslime sind dann ausgewandert und zwar nach Abyssinien. Und das ist, was man als die erste Hijra bezeichnet. Es gibt entweder 2 Hijras oder kannst du sagen 3. Die erste Hijra war nach Abyssinien. Die zweite Hijra war wieder nach Abyssinien, gab es 2. Und die dritte Hijra war eben nach Medina. Okay? Und manchmal fasst man die erste Hijra zusammen, weil die zweite Hijra ist keine so große Sache gewesen. Okay? Aber die erste Hijra war im Monat Rajab, im 5. des Monats Rajab und die bestanden aus 11 Männern und 4 Frauen nur. Und weil die Leute, die den Islam angenommen haben, selbst waren nicht viele, sie sind dann übers Meer nach Abyssinien gegangen und haben ein Schiff sozusagen gemietet und sind rausgekommen auf der anderen Seite, nachdem sie nur einen halben Dinar bezahlt haben. Einen halben Dinar, könnt ihr euch vorstellen, ein Dinar ist ungefähr gute 4 Gramm Gold. Ein Dinar ist ungefähr 4 Gramm Gold. Und das heißt, für 2 Gramm Gold sind sie alle, 15 Leute, da sind sie über das Meer also angekommen nach Abyssinien. Ja. Also heutzutage kriegt man das nicht mehr, das wollte ich damit sagen. Ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, der berühmte Autor der Sira, berichtet uns mit seinem Sanad bis Salama, radiallahu anha, die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Sie war aber damals noch nicht die Frau des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sondern eine Frau von einem anderen Mann, so von Abu Salama. Sie berichtet uns, wie das damals genau passiert ist. Sie erzählt uns, möge Allah mit ihr zufrieden sein, sie sagt, dass nachdem die Leute von Mekka uns in die Enge getrieben haben und die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekränkt wurden und man sie versucht hat, von ihrem Glauben abzubringen und sie der Meinung waren und sie eingesehen haben, dass sie unglaublich viel Unheil trifft, und alles nur wegen ihrer Religion. Alles nur. Und das ist ein Punkt, liebe Geschwister, dass man sich. Das ist das, was wir eigentlich von der Sira lernen sollten. Das ist das, was wir eigentlich von der Sira lernen sollten. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Leute für ihre Religion gekränkt worden sind. Aber das hat sie nicht davon abgebracht, von ihrer Religion. Versteht ihr, was ich meine? Das hat sie nicht dazu gebracht, zu sagen, okay, dann frage ich den Propheten, ob wir nicht irgendwas einfacher kriegen in der Religion. Versteht ihr? Es hat sie nicht dazu gebracht, zu sagen, im schlimmsten Fall, dann lege ich meine Religion ab. Oder dann halte ich das eben geheim. Manche ja, natürlich, manche ja. Aber die anderen nein. Es hat sie nicht dazu gebracht, Dinge zu machen, die verboten sind, nur damit sie zu Hause bleiben können und damit es ihnen gut geht und so weiter und so fort. Das heißt, sie wurden gekränkt für Allah. Und was man bei vielen Menschen, was man bei vielen Leuten erfährt, ist, dass solange sie finanziell es ihnen gut geht, solange es ihnen gesundheitlich gut geht, solange sie ein Dach über dem Kopf haben, solange sie ihre Krankenkasse bezahlen können, solange sie medizinisch versorgt sind, dann beten sie und fasten sie und sie sagen, Alhamdulillah, mir geht's gut. Sie fragen, wie geht's dir? Er sagt, Alhamdulillah, mir geht's gut. Und er meint damit wirklich in Bezug auf Ad-Dunya. Weil in Bezug auf seine Religion wurde er gar nicht geprüft bis jetzt. Und wenn er da geprüft würde in Bezug auf seine Religion, da kommt es ja schon, ihr wisst ja, wie es ist, da kommt einer schon und sagt, was soll ich machen, ich kann bei meiner Arbeit keinen Bart tragen. Versteht ihr? Die Frau kommt und sagt, was soll ich machen, ich kann nicht Hijab tragen bei meiner Ausbildung. Am Endeffekt ist es so, dass die Religion darunter leidet. Die Sahaba, liebe Geschwister, die Dunya hat darunter gelitten. Ihr wisst doch, dass sie ausgewandert sind nach Mekka. Die nach Abyssinien mitgenommen. Ich weiß nicht, was man auf dem Kamel nach Abyssinien mitnehmen kann, aber man kann da nicht viel mitnehmen. Und als sie ausgewandert sind nach Medina, haben sie auch teilweise gar nichts mitgenommen. Außer das, was sie angehabt haben, weiß nicht, was man in den Mahmal da reintun kann, dieser Gepäckträger vom Kamel. Also der Punkt ist einfach, liebe Geschwister, bei ihnen war eindeutig, sie verlassen alles, sie unterlassen alles und lassen alles zurück, damit sie ihre Religion dafür gewinnen. Okay? Aber viele Menschen heutzutage, sie machen es umgekehrt. Sie lassen Teile der Religion, ich sage nicht alles, lassen Teile der Religion weg, damit sie ihren Standard, ihren Lebensstandard, den sie haben, beibehalten können. Ja? Und das ist eben der Unterschied zwischen ihnen und vielen von uns heutzutage. Sie sagte weiter, möge Allah mit ihr zufrieden sein. Sie haben erkannt, die Sahaba radiallahu anhum, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sie nicht verteidigen kann. Und sie haben auch nicht erwartet, irgendein Wunder und irgendetwas, sondern sie haben gesehen, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist als einzelner Mensch nicht imstande, sie zu verteidigen. Und wenn Allah ihnen nicht hilft, dann ist ihnen nicht geholfen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte den Vorteil, dass die Leute von Quraysh, er war einer von ihnen. Und er war angesehen schon bevor er Prophet war. Das heißt, manche Menschen, sie haben ihn respektiert, weil er einer von ihnen ist. Und erst recht, weil er ja, wie ihr wisst, einen Onkel hatte, Abu Talib, der ihn auch verteidigt hat und geschützt hat und beschützt hat. Das heißt, die Leute haben aufgrund des Respektes Abu Talib gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam nichts getan. Obwohl sie ihm am liebsten die Gurgel durchgeschnitten hätten. Aber haben sie nicht gemacht wegen Abu Talib. Aber die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, viele von ihnen, sie hatten das nicht. Und das ist auch klar. Ihr wisst doch, Heraklius, als er die Sahaba gefragt hat, wer folgt dem berühmten Hadith bei Bukhari, wem folgen die Menschen da? Also, Abu Sufyan hat er vorgesprochen. Okay? Abu Sufyan, Entschuldigung, hat vorgesprochen und Heraklius, der Römer, der Herrscher vom Oströmischen Reich, er hat Abu Sufyan über die arabische Halbinsel gefragt und über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt und über diesen Menschen, der eben behauptet, er wäre ein Prophet. Und eine der wichtigsten Fragen, die er ihm gestellt hat, war, wer folgt ihm eigentlich? Und er sagte, wer folgt ihm? Folgen ihm etwa die Schwachen oder die Starken? Die Armen oder die Reichen? Und dann sagte er, nein, die Armen, die Schwachen folgen ihm. Und dann sagte er nachher, Heraklius sagte, so ist es bei den Propheten immer. Es folgen ihnen immer die Schwachen und die Armen. Und das war, er hat mehrere Fragen gestellt. Und es war am Ende für ihn völlig klar, dass er ein Prophet ist, Heraklius. Nur er hat den Islam nie angenommen. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, als er gesehen hat, dass die Sahaba, radiallahu anhum, sich verteidigen können und dass sie niemanden haben, der sie beschützt, hat er ihnen gesagt, hört zu, in Abyssinien gibt es einen König, einen Herrscher, bei dem niemandem Unrecht getan wird. Geht zu ihm. Geht zu ihm in sein Land, bis Allah subhanahu wa ta'ala euch eine Erleichterung gibt und bis Allah subhanahu wa ta'ala euch einen Ausweg gibt aus dem, wo ihr euch gerade befindet. Also mussten sie ihr Land verlassen, ihre Heimat verlassen, ihre Familien verlassen, ihre Vermögen verlassen, da wo sie aufgewachsen sind, alles verlassen, um über das Meer, nicht wie da heutzutage gibt es Schiff und Navigationssystem und gibt es Funk, kannst du, wenn du, damals, aber wir werden die Geschichte noch später sehen von Abu Musa, radiallahu anhu, die sind auch auf dem Schiff vom Jemen losgefahren und die wollten auch nach Medina gehen, nachdem sie gehört haben, dass der Prophet schon siegreich gewesen ist. Und danach kam der Sturm und hat sie dann nach Abyssinien gebracht. Ja? Also das ist ein bisschen anders gewesen damals. Aber sie haben das alles gemacht, dieses Risiko auf sich genommen, damit sie ihre Religion in ihrem Herzen schützen und beschützen, damit niemand ihnen etwas antun kann. Weil sie wussten, es macht keinen Sinn, dass man sich dem Unheil preisgibt. Also manche Leute, die sind unvernünftig. Die sagen, wenn er mir was antun soll, dann soll er euch kommen. Zum Beispiel. Ja? Das heißt also, oder er sagt, er weiß ganz genau, es gibt Dinge, die sind nicht weise, dass man sie ausspricht. Ja? Weil die schaden einem mehr als einen Nutzen gibt. Dann sagt er, ist mir egal, man soll mir ruhig was antun, ich sage es, mir ist egal. Das ist nicht weise, das ist absolut unvernünftig und eher sogar dumm teilweise. Ja? Und deswegen die Sahaba wussten, wenn sie in Mekka länger bleiben, dann werden sie das irgendwann mal nicht aushalten. Und dann werden sie vielleicht nachgeben. Und damit das nicht passiert, haben sie gesagt, ich mache die Fliege. Ich gehe aus dem Land raus, in ein anderes Land, wo ich sicher bin und meine Kinder sicher sind, damit ich nicht irgendwann mal eines Tages mich vor Allah rechtfertigen muss, warum ich nicht mit meiner Religion geflohen bin. Liebe Geschwister, der Hadith ist sehr lang, deswegen möchte ich an dieser Stelle, der ist nicht so lang, geht noch, das ist, ein Satz machen wir noch, das ist, machen wir einen Stopp. Sie sagte dann, radiallahu ta'ala anha, dann sind die Leute eben in Scharen, das ist ausgewandert, gemeint ist nach Abyssinien, und dort haben wir uns dann niedergelassen, bei den besten Nachbarn, den man sich vorstellen kann. Und zwar ist damit eben der An-Najashi gemeint. An-Najashi war der Herrscher von Abyssinien, der König dort damals. Und sie sagte, وَلَمْ نَخْشَ فِيهَا ظُلْمًا, und wir haben dort keine Angst vor Ungerechtigkeit gehabt. وَاللَّهُ أَعْلَمْ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ بِتَسْلِيمٍ كَثِيرًا. بارك الله فيكم, liebe Geschwister, für eure Aufmerksamkeit.